Regieassistenz Felix Eichert. Regie und Dramaturgie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021. We are the people without land. We are the people without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows, endings of tomorrows. We are the wisps of rulers and the jokers of kings. Herr Kommerzienrat? Herr Geheimrat? Herr Oberleutnant? Herr Sanitätsrat? Herr Oberbergrat? Herr Hauptmann? Herr Major? Herr Obermediziner? Herr Generalfeldmarschall? Herr Geheimrat? Herr Geheimer Regierungsrat? Herr Studienrat? Herr Oberstudienrat? Herr Bibliotheksrat? Herr Oberstudienrat? Herr Oberleutnant? Herr Geheimer Regierungsrat? Herr Oberstaatsarzt? Herr Obermusikrat? Herr Geheimer Kommerzienrat? Herr Generalfeldmarschall? Herr Oberstabsarzt? Herr Obermusikmeister? Herr Oberstudienrat? Herr Obermusikmeister? Herr Geheimerarzt? Herr Generalfeldmarschall? Herr Oberstaatsarzt? Herr Ruhe! Herr Ruhe! Ruhe. I've seen you on the run. I've seen you on the run. The place they call their home. Come down beneath the violent sky. Preußen. Im Kopf. Von Tom Peukert. Regie Jörg Schlüter. Teil 3. Preußische Moderne. Mein Name ist Menzel, Adolf Menzel. Ich habe das alles gemalt, jahrzehntelang. Preußen, die Derben und die Schönen, die Glänzenden und die Schmutzigen, die Lebendigen und die Erloschenen. Alles war Bild, Gestalt, Färbung, Licht, eines so gut wie das andere. Preußen kam mir gerade recht. Ich habe über das Sehen nachgedacht, nicht über das Gesehene. Epauletten im Kerzenlicht, wie silberne Fontänen, die von den Leibern aufsprühen. Muskelberge im Widerschein der Schmiedeöfen. Waldkleider, die sich für die Fortpflanzung der Gattung engagieren. Preußen. Vielleicht Dankbarkeit. Ich bin gut behandelt worden, der Zwerg mit den dünnen Künstlerarmen. Preußen war das kleinere Übel. Die Großen stehen in den Geschichtsbüchern, manchmal in der Zeitung. Der Mensch, der das Böse durch Vernunft potenziert. Preußen war perfekt darin, ihn zu zähmen. Eine kalte Maschine. Über Generationen immer vorzüglicher konstruiert. Die Bilder behagten meinem Temperament. Disziplin als Sauerstoff für jede atmende Seele. Demut, Einsicht in das Notwendige. Aus meiner Trauer habe ich keine Kunst gemacht. Meine Einsamkeit. war mir keinen Pinselstrich wert. Preußen. Wo endet die Mythologie und wo beginnt die Geschichte? Du weißt, dass wir einen konkreten Auftrag haben. Ja. Ich denke an nichts anderes. Haben die Entschädigungsforderungen der Hohenzollern Sinn und Berechtigung oder nicht? Die Abschweifung ist das Salz in der Suppe des Historikers. Das hast du schön gesagt. Die Herren Kant und Hegel, bitte! Herr Hegel, in den Zeugenstand. Ja, ja, ja. Dort vorne. Name? Steht in Ihrer Akte. Subordination? Ja, ja. Sie sind Professor an der Königlichen Universität zu Berlin. Ihrer Zunge nach würde ich Sie ganz woanders hinstecken. Sie dürfen mich hinstecken, wo Sie wollen. Hauptsache, der Weltgeist vergreift sich nicht. Retrospektiv. Ja. Professor Hegel, Sie sind vorgeladen wegen Expertise in preußischen Staatsangelegenheiten. Das Gericht erhofft sich von Ihnen Aufschluss über Vorzüge und Nachteile derselbigen. Nachteile sind mir unverständlich. Ich blicke ins Weite. Da herrscht zwingend Positivität. Vorzüglichkeit in jeder Hinsicht. Ja. Der preußische Staat ist ein hervorragender Gedanke. Ein was? Wenn ich die Worte des Herrn Kollegen bescheidenst, untertänigst, etwas ergänzen dürfte. Wer sind Sie denn? Kant Immanuel, zu Königsberg ansässig. Daselbst ordentlicher Professor der Philosophie. Und immer ehrlich Steuern bezahlt. Ja, schön. Schön, bitte. Mir ging es darum, dass wir uns alle vernünftig zusammensetzen und ganz in Ruhe überlegen, dass wir bestrebst, in unsere Gedanken eine tadellose Klarheit zu bringen, eine vollkommene Ordnung, dass wir uns dabei auf gar keinen Fall aufregen, sondern mit Bedacht vorgehen, mit Bedacht und mit Mäßigung. Es darf nicht unübersichtlich werden, es darf nicht wild werden. Es muss in absolut gleichmäßigem Tempo auf eine hundertprozentig unaufgeregte Weise vernünftig gedacht werden. Friedrich II. Wird 1786 zwischen seinen Hunden begraben. Der geistsprühende Gewalttäter. Preußen ist mächtig. Ein Land für Patrioten und ihre beunruhigenden Gefühle. Betrachten wir die Geschichte lieber als ein Boxturnier. Oh. Als ein was? Die handelnden Staaten als Faustkämpfer. Sieg oder Niederlage? Remis ist denkbar. Preußen hat im 18. Jahrhundert hart trainiert, hat sich beeindruckende Muskeln zugelegt. Eine solide Deckung erarbeitet, gelernt, wie man präzise zuschlägt. Aber Friedrich Wilhelm, der Soldatenkönig, hat sich nicht ein einziges Mal um die Teilnahme an einem Turnier beworben. Das holt sein Sohn dann nach, der große Friedrich. In der ersten Hälfte seiner langen Amtszeit steht er fast ununterbrochen im Ring. 25 Jahre wilder Boxsport. Friedrich II. Von Preußen wird der Große genannt, weil er so ziemlich alles zu Boden haut, was im historischen Boxsport Rang und Namen hat. Es sind Schläge, die atmen nicht, die sieht man nicht, die kommen ruckzuck ohne Ansage und dann fühlen die sich durch. Schwergewichte wie Österreich, Frankreich und Russland, von diversen Nachwuchskräften ganz zu schweigen. Das ist einfach egal. Oh, das ist unglaublich. Sogar im Simultanboxen erweist sich Friedrich am Ende als überlegen. Mögen sie gleich zu dritt mit ihm in den Ring steigen, die Gegner. Zwar geht der epische Kampf über 7 volle Jahre, aber danach ist der preußische Fritz immer noch auf den Beinen. Und damit Ende der Boxsportmetaphern. Ein letztes Mal, bitte. Ach Gott, wenn es sein muss. Also, Preußen ruht sich aus auf seinen Lorbeeren. Trainiert zu wenig, nimmt die Deckung runter. Und eines Tages ist man ein alter, fetter Mann mit müden Fäusten und jämmerlichen Reflexen. Gegen den Radikalfighter Napoleon ist der technische K.O. vorprogrammiert. Und damit beginnt die Geschichte. Die Mühlen der Ebene. Preußen im 19. Jahrhundert. Bald wird die erste Eisenbahn gebaut. Das Licht geht an. Der erste Hohenzollern lässt sich fotografieren. Man hat nun gelernt, auch Könige gehören zu den vulnerablen Gruppen. Kesselsdorf. Ach, Kesselsdorf. Linker Flügel dreht überraschend ein, nimmt den Österreicher von hinten in die Zange und dann drauf. Attaque dans toujours. Da gibt's kein Vertun. Eine Schlacht um jeden Preis. Herr Staatsrat? Ja? Wir haben zu arbeiten. Hä? Die Reform. Wer sind Sie denn? Wo gedient? Dienstgrad? Doktor der Jurisprudenz Leutzbach. Ungedient. Was machen Sie hier? Man hat mich in den preußischen Staatsrat berufen. Ach, und warum? Was haben Sie für Verdienste? Ich habe Vorschläge gemacht. Seine Majestät waren interessiert. Vorschläge? Das ist ja hochinteressant. Seine Majestät waren interessiert? Jawohl. Die Reformen betreffend. Mein Vorschlag einer allgemeinen Steuergesetzgebung. Die Heranziehung aller preußischen Stände. Die Heranziehung? Jawohl. Stände? Jawohl. Sie meinen Adel auch? Grundbesitz? Militär? Die Tapferen und Tüchtigen in den Überlebenskämpfen des Staates? Als Steuerzahler? Jawohl. Meinen Sie das? Ausnahmslos. Na, daher weht der Wind. Die Finanzkraft des Staates. Belebung durch staatliche Lenkung. Möglichkeit zum sozialen Ausgleich. Förderung schwacher Gebiete. Seine Majestät waren interessiert? Jawohl. Sie entschuldigen mich. Wo wollen Sie denn hin? Ich werde erwartet. Im Hinterzimmer. Kleiner Empfang bei der königlichen Familie. Leichtes Gabelfrühstück. Man ist ja seit Kindesbeinen eng vertraut. Gutsnachbarn, Regimentskameraden, Taufpaten, man spricht offen. Über alles. Freut mich, Sie kennengelernt zu haben, Herr Staatsrat Dr. Leutzbach. Ungedient! Herr Geheimrat. Herr Oberbergrat. Herr Major. Herr Oberleutnant. Herr Oberstabsleutnant. Herr Oberbergrat. Der Staat ist ein Gedanke. Nichts anderes. Und von daher rührt seine Würde. Wir sehen Gedanken, die entspringen einer Verkennung des Notwendigen. Die verlieren sich an ein saftloses Wünschen. Lächerliche Gedanken ohne bewegende Kraft, ohne Dauer. Das sind Gedanken von Kindern und Weibern. Herr Hegel, wir bitten um Ihr Urteil. Ich bin dabei, worüber rede ich denn die ganze Zeit? Über Gedanken, Herr Hegel. Also wenn das mein Hörsaal wäre, dann würden Sie jetzt rausfliegen. So mäßigen Sie. Der nicht. Gedanke ist der Staat. Der Staat ist der Gedanke. Im Falle Preußens von einer Erhabenheit, die noch vielen Generationen Bewunderung abnötigen wird. Sie wollen mich in die Niederungen des Geschwätzes zwingen. Ich soll mit Ihnen die preußischen Nachttöpfe inspizieren. Dafür bin ich der falsche Mann. Ich sehe den Plan, der die Köpfe überwältigt, der sich aufzwingt, ob man es will oder nicht. Preußen ist der Fortschritt. Der Fortschritt ist kein Sonntagsspaziergang. Auch wenn geborene Blümchensammler das glauben möchten. Herr Professor Kant. Wenn ich mit allem Respekt dazu höflichst eine Anmerkung machen dürfte. Untertänigst. Bitte. Wir Philosophen reden von einem Fortschritt zur Freiheit. Die Freiheit des Menschen und die Freiheit des ihn umschließenden Staatswesens. Preußen hat diesbezüglich beträchtliche Schritte getan. Wir haben eine europaweit vorbildliche Gesetzgebung, das allgemeine Landrecht, das in den aufgeklärten Teilen der Welt begeisterte Nachahmung findet. Wir haben eine unbestechliche Beamtenschaft, deren Verwaltungsgeschick zur Legende geworden ist. Preußen ist ein leuchtendes Vorbild für alle Freunde der Freiheit. Ich bitte, dieses von mir verwendete Wort nicht falsch zu verstehen, Hohes Gericht. Mit Freiheit meine ich selbstverständlich nichts anderes als Gehorsam. Aber welch stolzen Gehorsam meine ich? Den Gehorsam des Wissenden, des Einsichtsvollen, der die enge Begrenztheit seiner Individualität nicht nur erkennt, sondern auch befürwortet, ja, still jubelnd befürwortet. Den wahrhaft vernünftigen Gehorsam, den uns Preußen so leicht keiner nachmacht, der Gehorsam als der sicherste Weg zur Freiheit. Als Triumph des freien Willens gewissermaßen. Verzeihen Sie meine ausufernde Rede. Ich hoffe, ich habe es nicht an Respekt mangeln lassen. Dürfte ich mich widersetzen? Vielen Dank. Ich danke verbindlich. Schutzjüdin, Geltungsjüdin, des Königs Lieblingsjüdin, weise Frau, wirkliche Dame von Welt, entzückende Gastgeberin. Allerdings leichtes Unbehagen in ihrer Gegenwart, schon immer. Eben doch anders, fremd vom Charakter her. Etwas Nicht-Zugehöriges. Plötzlich kommen weniger Gäste zum Tee. Gedämpfter Ton. Man blickt sich um, bevor man etwas sagt. Gegen sie persönlich sind wir unverändert, aber im Dienst hat es schon Ärger gegeben. Plötzlich kommen Gerüchte auf, unsere geheimen Absichten. Das Wühlende, das hier den Boden aushöhlt. Die Feindschaft vom Blute her. Gedämpfter Ton beim Tee. Mich persönlich ficht das nicht an, aber ich muss an meine Familie denken. Ihr Essen. Am Ende geht man sogar in ihre Kirchen hinein. Aber das wäscht sich nicht ab. Was auch immer das ist. Sind sie in Schwierigkeiten, schon setzen sie uns Kappen und Hauben auf, kleben uns Locken an die Stäfen. Wir haben ihre Gesetze eingehalten, ihre Ideale mit Hochachtung behandelt, ihre Sitten nachgeahmt. Und sie stecken uns ins Kellerloch, weil es Schwierigkeiten gibt. Wecken uns aus unseren Träumen auf. Man steht da, schlecht bekleidet, auf einem zugigen Bahnsteig und reist ab. Schauen's, wenn wir die Psyche dieses Landes analysieren, dann müssen wir uns wirklich seine Besonderheit vor Augen führen. Das ist ein so künstliches Gebilde, das ist zusammengesetzt aus so widersprüchlichen Elementen. Der Brandenburger Preuße, der Pommersche Preuße, der Ostpreußische Preuße, der Westfälische Preuße, der Rheinische Preuße. Bitte, was haben die miteinander zu tun? Außer dieselbe Königssippe, die sich das alles zum Staatsschatz zusammengerafft hat. Wenn du das auf eine individuelle Seele runterbrichst, müsstest du sagen, da ist nichts anderes als Schizophrenie zu erwarten. Eine gespaltene Persönlichkeit. Unheilbar. Dafür ist Preußen eigentlich ziemlich weit gekommen. Aber um welchen Preis, rufen die Verächter. Tja, ist das fair, frage ich. Halt, halt, halt! Aber nur mal halt! Kennen Sie Treitschke? Heinrich von? Nach offiziellem Ranking der preußische Geschichtsschreiber. Kein Staat hat so wenig Weiberherrschaft gesehen wie der preußische, schreibt Heinrich von. Das meint er positiv, als Lob für die weise Einrichtung des Staates. Ein Staatsgebilde von solcher Künstlichkeit. Ein Staatsvolk, das zusammengewürfelt ist aus den verschiedensten Ecken Europas. Wie bringt man dem Identität bei? Wie macht man das? Frauen sind keine eigenständigen Rechtspersonen. Frauen haben keine Eigentumsrechte. Frauen dürfen sich nicht politisch betätigen. Preußen im 19. Jahrhundert. Die Identität einer Nation hat ja mit Sätzen zu tun wie: Wir gehören zusammen, aus der Tiefe. Uns hat der gleiche Boden hervorgebracht. Natürlich geht das trotzdem irgendwann los. Die Frauen lassen sich nicht mehr von Treitschke-Baby hinterm Ofen festbinden, aber das dauert. Das wird bedroht und behindert. Das wird runtergemacht. Kanzler Hardenberg hat eine Idee. Er zahlt Journalisten und freien Schriftstellern ein Gehalt und gibt ihnen einen kleinen Titel. Dafür lassen die ihre Federn glühen. Pro Borussia. Staatspropaganda, aber so, dass es keiner merkt. Getarnt als Journalismus. Essayistik. Belletristische Unterhaltung. Kommt Ihnen bekannt vor? Die preußischen Frauen gründen einen Verein, der die Herren der Schöpfung höflichst darauf hinweist, dass man auch zur menschlichen Gattung gehört. Das wird als Terrorismus bezeichnet, als staatsgefährdender Umtrieb. Irgendwann haben die Preußen dann eine Identität. Gemeinsame Traditionen, Folklore, eine preußische Lebenskultur. Als die allererste Frau an der Berliner Universität auftaucht, um medizinische Vorlesungen zu hören, sammeln sich die Herren Jungakademiker zur Hetzmeute. So lange, ho, ho, und ho, ho, bis die Frau entsetzt das Weite sucht. Preußische Lebenskultur. Die Uniform als Landestracht? Stechschritt als volkstümlicher Tanz? Ein bisschen Terror wäre hilfreich gewesen. Hätte die Dinge beschleunigen können. Ho, ho, ha, ha. Und die Gulaschkanone als Geburtsstätte der preußischen Haute Cuisine. Ja? Ja? Herr Professor Kant? Mein Leben als Philosoph und als Mensch habe ich innerhalb der Kategorie Vernunft geführt. Vom Imperativ her gewissermaßen. Und zwar kategorisch. Kant sollte die Nachwelt einmal sagen, war ein echter Preuße. 6 Uhr aufstehen, kalte Waschung, Zichorienkaffee nicht zu stark, 8 Uhr einrücken in die Studierstube, Konzentration bis 12. Schlagmittag, Ausmarsch zu Fuß, die städtische Runde, Bewegung maßvoll. Körperertüchtigung, Anregung der Verdauungssäfte, 1 Uhr Rückmarsch in die Klause. Herr Professor Kant, wir haben verstanden. Danke. 50 Jahre lang, 50 Jahre lang, ohne Schwanken und Zagen, genau dieser Tageslauf. Daraus entsteht eine Vernunft, die den Ehrentitel preußisch für sich beanspruchen darf. Und den Mittagsschlaf fördert. Wie bitte? Eine Vernunft, die einen nicht davon abhält, jeden Tag Schlag 4 eine Tasse Fliedertee zu trinken. Eine preußische Vernunft. Sie haben einem Adler Mäuseohren angeleimt, Herr Kollege. Was? Den Geist tapfer durch die Butzenscheibe betrachtet. Kalte Waschung morgens um 6. Nicht kalt genug, sonst wären Sie ja aufgewacht. Hohes Gericht! Ich bitte darum, den Kollegen Hegel zur Raison zu rufen. Der Weltgeist zeigt sich Ihnen in seiner funkensprühenden Herrlichkeit. Und Sie? Sie gehen auf den Abort, was gerade Zeit ist, auf den Abort zu gehen. Also, das... Danke, meine Herren, danke. Das Gericht hat sich ein Bild von der Kompliziertheit des Gegenstands verschafft. Meine Bilder waren konkret. Licht und Schatten. Faltenwurf. Anatomie. Eine Gardine, die sich bauscht im Frühlingslicht. Bäume vor meinem Fenster. Eine Frau, die in den Schlaf gesunken ist. Gestalt und Zeit. Das ist das Leben. Preußen hat mich nie von der Arbeit abgehalten. Seine Aufträge habe ich angenommen, seine Orden auch. Adolf von Menzel. Exzellenz von Menzel, man hat sich erkenntlich gezeigt. In den Nächten ist mir davon nicht wärmer geworden. Ich bin kein Narr. Preußen war gefährlich, aber berechenbar. Die meisten Schlachten fanden in der Zeitung statt. Katholiken, Sozialisten, Frauen. Gegen den Fortschritt. Preußen war tyrannisch, aber nicht blutsaufend. Die Polizei machte pünktlich Feierabend. Man schlief unbehelligt in den Nächten. Falls man schlafen konnte. Jetzt 16.15 Uhr. Mhm. In 75 Minuten sitzen wir hier. Was denkt sich dieser Affe eigentlich? Er ist der Chef. Wir sind Freiberufler, wir haben keinen Chef. Aber wir brauchen das Geld. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Ja, der Chef hat jetzt Zeit für euch. Ihr könnt jetzt rein. Zweite Tür rechts. So, seit wann duzen die uns? Neuerdings duzen sich doch alle. Und was bedeutet das? Hierarchien werden besser versteckt als früher. Das habe ich befürchtet. Hallo ihr Lieben, setzt euch doch. Nun, wie ist der Stand der Dinge? Vor einer Stunde habe ich das noch gewusst. Bitte? Wir sind dran. Wir arbeiten unermüdlich. Seit 5 Monaten? Ja, also je mehr wir uns in die Materie vertiefen, umso komplizierter wird alles. Preußen ist ein einziges Paradox. Also, Moment mal. Hat eine Entschädigungsklage der Hohenzollern heute Sinn und Berechtigung oder nicht? Darum geht es. Ich behaupte nicht, dass das eine einfach zu beantwortende Frage ist, sonst hätte ich euch ja nicht engagiert. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es unmöglich ist, innerhalb von 5 Monaten zu diesem Thema eine gewisse Klarheit zu gewinnen. Die Klarheit ist das einzig erstrebenswerte. Kurzer Prozess. Was gerade Zeit ist, auf den Abort zu gehen. Was ist los? Alles in Ordnung? Kopfschmerzen, nichts Schlimmes. Tja, so, wie verbleiben wir jetzt? Wir versuchen, zum Ende zu kommen. Ja, bald. Ich möchte was Schriftliches von euch. Eine Handreichung, die mir die Entscheidung erleichtert. Hohes Prozessrisiko oder überschaubares Prozessrisiko. Lohnendes Engagement für meine Kanzlei oder lieber Finger weg. Das kann doch nicht so schwer sein, Mensch. Ihr Lieben, kommt aus dem Puschen. Kann man mit den Hohenzollern noch einen Blumentopf gewinnen oder hält man lieber Abstand? 14 Tage, dann sehen wir uns wieder und ihr klärt mich auf. Aufklärung, aber ohne Aufregung. Ah. Butzenscheiben davor, Mitgliedertee. Sie haben Stahlwerke gebaut und Eisenbahnen. Sie haben Schutzimpfungen erfunden und Altersrenten. Ihre Strafen waren begründet, ihre Ehrungen meistens verdient. Die Enge hat mich nie gestört, ihre Neigung, das Leben in enge Schranken zu weisen. Ich hätte das nicht gemalt, wenn ich nicht einverstanden gewesen wäre. Man musste Nachsicht mit ihnen haben. Sie waren fair. Sie waren besser als ihr Ruf. Ja, Kommerzienrat. Herr Oberleutnant. Herr Obermediziner. Herr May. Herr Oberbergrat. Herr Oberhauptmann. Herr Oberhauptmann. Herr Oberhauptmann. We are the people without right. We are the people who have known only lies and desperation. We are the people without a country, a voice, or a mirror. We are the crystal gaze returned through the density and immensity of a berserk nation. We are the victims of the untold manifesto of the lack of depth, of full and heavy emptiness. We are the people, the people, the people. Preußen im Kopf von Tom Peukert, Teil 3 von 4. Historikerin Stembile Menk, Historiker Andrei Kaczmarczyk, Auftraggeber Silvester Groth, Psychoanalytikerin Stefanie Dvorak. In weiteren Rollen Matthias Buntschuh, Robert Dölle, Walter Gontermann, Stefan Schad, Lou Strenger und viele andere. Gesang Judith Hoffmann. Klavier Annette Müller-Philippek. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Felix Eichert. Regie und Dramaturgie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021. Das ist nicht die Familie Müller von irgendwo, sondern es ist die Familie des letzten Kaisers. Und das gibt dem Ganzen eine geschichtspolitische Bedeutung, die zwingend auch einer öffentlichen und kritischen Debatte bedarf. Pack! Für mich ist das alles Pack, Preußen. Die haben das Volk geknebelt und geknechtet. Und jetzt wollen sie Entschädigung von unseren Steuergeldern. Wenn wir über Geschichte debattieren, stellen wir fest, dass uns die eigene Gegenwart fragwürdig geworden Bund, ist. Bundländer und Hohenzollern ringen weiter um weitere Rückgaben und Entschädigungen. Als ginge es der Familie jetzt auch darum, sozusagen dieses kritische Bild bis zu einem gewissen Grade zu revidieren. Der alte Fritz Bismarck. Muss ich immer an Bismarck-Heringe denken. Es geht natürlich um Versuche, aus Tätern hier Opfer zu machen. Die Anhörung der Historiker brachte wenig Neues. Ihre Expertise ist wichtig. Über den letzten Kaiser, über seine Familie, über den Kronprinzen, über das Ende des Kaiserreichs, über die Zerstörung der Weimarer Republik, über den Aufstieg des Nationalsozialismus und die Rolle der Hohenzollern in diesen Zusammenhängen. Preußen? Preußen sagt mir jetzt gar nichts. Preußen. Im Kopf. Von Tom Peukert. Regie: Jörg Schlüter. Teil 4: Nachwehen. Wilhelm II. Hatte diesen komischen Arm. Irgendwie zu kurz und ein bisschen gelähmt. Den Arm hat er immer versteckt. Er durfte nur von rechts fotografiert werden. Linke Hand in der Manteltasche oder auf den Säbel gestützt, damit man den Arm nicht richtig sehen kann. Das Verrückteste: Es gibt einen Film, da ist er als alter Mann im Exil in Holland. Er hackt Holz und wird gefilmt dabei. Und was macht er? Er versucht, alles mit seinem gesunden rechten Arm zu machen. Er legt sich mit rechts die Holzscheite zurecht, er hackt mit rechts und den linken Arm versteckt er die ganze Zeit hinter seinem Rücken. Er hat ihn auf den Rücken gelegt wie ein Spaziergänger. Beim Holzhacken. Das sieht so grotesk aus und irgendwie auch traurig. Das macht einen natürlich nachdenklich in puncto deutscher Geschichte. Wenn ein Mensch, der so wenig zu seinen Schwächen stehen kann, der so unfrei ist, also wenn dieser Mensch für das Schicksal Deutschlands zuständig ist. Im Sommer 1914. Nun aber will man uns demütigen, sagt er in einer Rede zu Kriegsbeginn. Für ihn ist es ein guter Grund, um loszuschlagen. Jemand, der so furchtbare Angst hat, dass man seine Schwächen entdeckt. Ja, schauen's, wenn man sich überlegt, den Staat Preußen hat es eigentlich nur 170 Jahre lang gegeben. 1701 gründet Brandenburgs Kurfürst Friedrich III. Sein Königreich in Preußen und 1870 geht das Königreich Preußen im neuen Deutschen Reich auf, als Bundesstaat unter anderem. 170 Jahre. Und trotzdem die ganze Aufregung. Ich meine, da muss irgendwas gewesen sein, was die Leute so in Atem hält. Ich erzähle Ihnen meine ganz persönliche Preußengeschichte. Ja? Wir Psychoanalytiker neigen ja dazu, mit Hegel anzunehmen, alles Wirkliche ist irgendwie auch vernünftig. Und Preußen, ich meine jetzt das seelische Preußen, das Preußen in den Köpfen, das die Leute gefühlsmäßig immer noch umtreibt, stellt eine ziemlich massive Wirklichkeit dar. Da gibt's eigentlich keine Zweifel. Aber wo steckt die Vernunft? Da wird's schon schwieriger. Ja, also, ich bin als junger Jurist sofort zur Treuhand gegangen. Die wilden Jahre, 90, 91. Da bekam ich einen Restitutionsanspruch auf den Tisch. Mehrere hundert Hektar Land in Brandenburg. Ehemals herrschaftliches Anwesen, Schloss, Park, Gärten, Felder. Bis 45 im Besitz einer preußischen Familie, berühmter Name, Uraltadel. Ich nenne jetzt keine Details. Und dann durch die Sowjets enteignet. Nehmen wir also an, Preußen kann nicht unvernünftig gewesen sein, sonst hätte es die Welt nicht so lange beschäftigt. Aber wo steckt die Vernunft? Die Familie ging in den Westen. Das Anwesen 1990 komplett ruiniert. Das Schloss abgebrannt und ausgeschlachtet. Die Obstplantagen weggehackt. Die ehemaligen Gärten nicht mehr aufzufinden. Ich gebe zu bedenken, Preußen wird von Historikern gern als Vernunftstadt bezeichnet. Manchmal wird das Attribut rau davor gesetzt, also ein rauer Vernunftstaat. Da saß also in meinem Büro am Alexanderplatz ein echter Nachfahre des preußischen Junkertums. Großer, kräftiger Mann, um die 50, mittlerweile in Baden-Württemberg ansässig, weit verzweigte Familie, beruflich erfolgreich. Und der will nun den Besitz seiner Familie von uns zurück. Ich frage ihn, was machen Sie eigentlich mit dem Land, wenn Sie das zurückbekommen? Verkaufen Sie das bei nächstbester Gelegenheit, meistbietend. Die Agrarmultis warten schon. Die nehmen im Osten, was sie kriegen können. Und dann bauen sie dort ihre Turboscheiße an und vergiften die Böden. Und lassen die Arbeit etwa nicht von Ortsansässigen machen, sondern von Spezialisten, die 2-3 Mal im Jahr mit ihren riesigen Maschinen über die Felder herfallen. Haben Sie sowas vor? Er schaut mich an und sagt, letztes Wochenende hatten wir Familienrat. Wir haben das Kreditproblem geklärt. An Vernunft herrscht also kein Mangel. Im Gegenteil. Vernunft scheint eher eine Eigenschaft, auf die sich die Nachwelt in puncto Preußen am leichtesten einigen kann. Ich sage, das Kreditproblem? Sie wollen einen Kredit aufnehmen? Wofür, wenn ich fragen darf? Und er? Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Kosten für den Wiederaufbau auf etwa 80 Millionen. Die kriegen wir ohne Kredit nicht zusammen. Allerdings finden wir beim Menschen recht unterschiedliche Neigungen, Vernunft als etwas Wertvolles und Gutes und Hilfreiches zu betrachten. Ich ganz entgeistert. Wiederaufbau? Meinen Sie etwa das Schloss Ihrer Familie, das ehemalige Schloss, von dem nur noch die Grundmauern stehen? Das ist doch, mit Verlaub, eine hoffnungslose Ruine. Warum wollen Sie das machen? Und er? Weil wir es unserem Vater versprochen haben. Auf dem Totenbett. Die Vernünftigen sind nicht immer die Beliebten. Die Vernünftigen verlangen Gefolgschaft, weil sie so vernünftig sind. Sie fühlen sich so sehr im Recht, dass Unvernünftige keine Zugeständnisse von ihnen erwarten dürfen. Es könnte so einfach sein, wenn man sich nur eisern an die Vernunft hält. Boom. Das war natürlich eine Ansage. Wir haben es den Ahnen versprochen. Und jetzt ziehen wir das durch. 80 Millionen. Eine Riesenschuldenlast für die ganze Familie. In Wahrheit, das sage ich jetzt mal aus meiner langen Erfahrung im Beruf, ist Vernunft ein sehr komplizierter Gegenstand. Ein Rettungsanker, ein Motor, eine erhebende Kraft. Aber es gibt auch die irgendwie tückische Neigung der Vernunft, sich in, sagen wir, etwas sehr Raues zu verwandeln. Ich kürze mal ab. Die Familie hat ihr Land zurückgekriegt. Das Schloss steht wieder. Sie beschäftigen 3 Dutzend Leute in der Landwirtschaft. Nicht viel, aber wir hatten eine Arbeitslosigkeit von 50% in der Gegend. Sie haben eine freie Schule gegründet. Sie kümmern sich, dass der Arzt Sprechstunden im Dorf abhält. Sie organisieren Feste. Sie haben sogar Syrer aufgenommen. Zum Arbeiten. Aber die haben auch Deutschkurse und Anwälte von ihnen bekommen. Eine raue Vernunft, die die Menschen an die Kandare nimmt. Ihnen sagt, wo es lang geht. Die Herrschaften sind wieder da. Die Landlords. Die Junker. Muss man akzeptieren. Eine Vernunft, die das Leben organisiert und dann auch Gehorsam erwartet. Womit wir bei Preußen wären. Ohne sie, würde ich jetzt mal behaupten, wäre es dort auf keinen Fall besser. Ja. lebe der Krieg. Im wilden Kriegerleben, da stählet sich der Mut. Frei kann die Kraft im Kriege nur sich heben. Der Krieg ist gut. Reißen kaputt! Deserted eyes, deserted souls, deserted lives, deserted hands of deserted men. Verbrechen. Zivilisationsbruch. Geschichtliches Unheil. Das Bild der Deutschen im 20. Jahrhundert könnte erfreulicher sein. Preußen trägt die Hauptschuld. Und darauf haben sich Politik und Geschichtswissenschaft irgendwie geeinigt. Preußen hat ganz Deutschland in seinen Sumpf gezogen. Und deshalb wird Preußen jetzt abgeschafft. Ein für alle Mal. Für tot erklärt. In den Sack gesteckt und zugebunden. Totenschein. Ausgestellt am 25. Februar 1947. Durch den Alliierten Kontrollrat. Gesetz Nummer 46. Der Staat Preußen, seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland, hat zu bestehen aufgehört. In ein Gespenst verwandelt. In einen Zombie? Ich komme wieder! Ich komme wieder! Downtown Abbey in Preußen. Ich pitch Ihnen das mal kurz. Serie 8x45. Ich sehe das im Moment eher bei Netflix oder Amazon als im Öffentlich-Rechtlichen, aber darüber können wir ja reden. Also, Adelssitz in Brandenburg, spätes 19. Jahrhundert. Kleines Schloss, Park, dahinter der See, Wustrau, Altfrieser Karwe, wie die märkischen Nester so heißen. Familie von Kleist, von Knesebeck, von Zieh, das sind ja irre Namen, so in der Art, ja. Natürlich macht das alles fiktiv. Die Familie hat's mit der Tradition. Adel als einzig mögliche Lebensform. Sämtliche Männer haben in einem berühmten preußischen Regiment gedient. Offizier ist quasi biografischer Mindeststandard. Und jetzt kommt's. Die älteste Tochter des Hauses ist verliebt in einen Kunstmaler aus Berlin. Begabt, aufstrebend, erfolgreich, aber bürgerlich. Ja, der Vater sagt, nichts als unseresgleichen kommt in dieses Haus. Die Tochter flieht nach Berlin, in die Großstadt. Getrieben vom Gefühl, vom Willen nach Freiheit und Liebe. Der Vater kann das aber nicht zulassen, um keinen Preis. Dann wäre Preußen verloren. Da mache ich jetzt einen Querschnitt durch die gesamte preußische Gesellschaft im späten 19. Jahrhundert. Ja, stockkonservativer Adel, liberales Bürgertum, Monarchie zwischen beiden Polen, mehr getrieben als noch wirklich souverän. Liebe und Familienehre, Tradition und Moderne. Heißer Sommer in Brandenburg, Nilo-Drama. Gut, beim Cast müssen wir natürlich sehen, dass wir knorrige Typen finden. Die Mutter hat pietistische Neigung. Es gibt eine zweite Tochter, die zur Schwester hält, einen Bruder in der Armee und ja, die Familie muss sich entscheiden. Das ist der narrative Drive. Geht sie in Erstarrung unter oder findet sie Anschluss an ihre Gegenwart, an die Zukunft? Downtown Abbey in Preußen. Verstehen Sie? Nein. Wie nein? Ich verstehe nicht. Was verstehen Sie nicht? Schloss, Park, Tochter, Vater. Ich sehe das nicht. Sie sehen das nicht? Ja. Dann schauen Sie doch richtig hin. Mach ich doch. Ja, und? Da ist was davor. davor? Was ist denn davor, um Gottes Willen? Sieht aus wie Menschen. Zu Haufen geschichtet. Nackt. Haare ab. Riesige Haufen. Menschen auf einen Haufen geworfen. Die Haare sind ab. Sie sind nackt. Ich sehe nicht, was dahinter ist. Ich sehe es einfach nicht! Mr. Hitler, tear down this wall! Der Krieg. Im wilden Kriegerleben, da stählet sich der Mut. Preußen kaputt! Frei kann die Kraft im Kriege nur sich heben. Der Krieg ist gut. Ey, Preußen kaputt! Preußen kaputt! Aber... So einfach ist es nicht. Natürlich nicht. Ist es nie. Hier sind meine Wahlergebnisse. Gut. Sehr gut, mein Führer. Allerdings Preußen. Preußen? Leider. Sozialdemokraten? Leider. Saupreußen. Die begreifen meine Ideale nicht. Meine Sendung. Leider. Die glauben nicht an mich. Renitentes Pack. Die glauben an überhaupt nichts, wenn ich erst in Berlin bin. Sie sind ja ein Stereolump. Sozialdemokratie. Ja, dazu würde ich gern was sagen. Die deutsche Sozialdemokratie und Preußen. Es ist eine irre Geschichte. Das lässt sich an Widersprüchlichkeit gar nicht überbieten. Oh, die lasse ich alle erschießen! An die Wand! Ja, ja, ja. Im Grunde ist die deutsche Sozialdemokratie ja gegen Preußen gegründet. Gegen die preußischen Zustände im 19. Jahrhundert. Dreiklassenwahlrecht, autoritäre Eliten, krasser Mangel an sozialer Gerechtigkeit. Die Herrscher in Preußen verbieten die Sozialdemokratie, wo sie nur können. Aber dann passiert etwas Verrücktes. Preußen erkennt die Vernunft in den Ansprüchen der Sozialdemokratie. Da kann man gar nicht anders, das steckt irgendwie in den Genen. Man sieht das Produktive, Staatserhaltende. Interessensausgleich, Einbindung des vierten Stands durch materielle Fürsorge. So macht man einen Staat krisenfest. Die Preußen sozialdemokratisieren ihre Gesellschaft. Ich meine natürlich Bismarck. Sozialistengesetze gegen die Sozialdemokraten und Sozialgesetzgebung ganz im Sinne der Sozialdemokraten. Und jetzt sieht man die List der Geschichte bei der Arbeit. Historische Ironie. Preußen wird zum Nährboden für die deutsche Sozialdemokratie. Die Bewegung gewinnt eine Schlacht nach der anderen. Das Wählerpotenzial wächst und wächst. Gegen Preußen gegründet, in Preußen groß geworden. Am Ende herrscht sie über Preußen. Von 1919 bis 1932. Die preußische Sozialdemokratie als stabilisierende Kraft der Weimarer Republik. Als ihr Rettungsanker. Keine schlechte Zeit. Bis der Österreicher kommt. Wir lassen alle erschießen! Saupreißen wollen mit den Lunden! Rüber! Rüber! Rüber! Sie sind ja ein Stereolump! Bis heute überlebt Preußen in der bundesdeutschen Sozialdemokratie. Wie bitte? Sozialdemokratische Pflichtethik. Über der Partei steht immer noch der demokratische Staat. Wenn der Staat in Not gerät, muss die Partei sich opfern. Aus Vernunftgründen. Da kann kein Sozialdemokrat ernsthaft widerstehen. Man geht in die große Koalition, um den Staat zu retten. auch wenn es weh tut. Eine große Koalition und noch eine große Koalition, bis keine Wähler mehr da sind. Bis man heldenhaft untergeht. Aber man hat seine Pflicht erfüllt. Wie die Preußen. Naja. Ich habe ja in der DDR über Preußen geforscht. Ich kam gleich nach meiner Promotion ans Institut. Das Thema Preußen wurde mir damals quasi zugeteilt. Gut, dachte ich, warum nicht Preußen? Mein Parteisekretär sagte noch, mit Preußen hast du einen Acker, auf dem kannst du dein ganzes Berufsleben verbringen. Ich habe dann erstmal mitgearbeitet an einem Sammelband, Der Fluch des Militarismus. Mein Beitrag? Preußen als Keimzelle der reaktionärsten Tendenzen des deutschen Imperialismus. Da habe ich dann dargestellt, warum der erste sozialistische Staat auf deutschem Boden alle preußischen Traditionen entschieden bekämpfen muss. Der preußische Militarismus als Steigbügelhalter der Nazi-Tyrannei, als Inbegriff des Ewiggestrigen, als Hort einer dumpfen Reaktion. Das war ein gutes Buch. Das wurde dann sogar Lehrmaterial an unseren Hochschulen. Naja, so ging das dann weiter, die Jahre. Ende der 70er gab es eine große Historikerkonferenz in Leipzig. Da beehrte uns der Genosse Kurt Hager vom Politbüro. Genossen, sagte der, mehr Selbstbewusstsein. Wir sind die Sieger der Geschichte und das können wir der Welt auch zeigen. Wir sind nicht aus der Luft geboren, wir haben Traditionen. In Berlin steht bald wieder Rauchs Denkmal vom alten Fritz. Am Gendarmenmarkt bauen wir das zerbombte preußische Schauspielhaus wieder auf. Wir sind die legitimen Erben der humanistischen Traditionen Preußen und wir wollen unser Erbe auch antreten. Das Gute und Vernünftige und Wertvolle an Preußen im Sinne der Arbeiterklasse und ihrer Partei. So ungefähr sprach der Genosse Kurt Hager. Und so hatte ich das bisher noch nicht gesehen, aber es leuchtete mir natürlich ein, dass man diese Dinge jetzt mal stärker in den Vordergrund rückt. Da gab's viel zu erforschen in den 80ern. Und daraus entstand dann mein Buch »Preußen und wir«. Später habe ich eine Biografie über Friedrich den Großen geschrieben, etwas populärer. Das war natürlich eine besondere Herausforderung. Der Beweis, dass marxistische Geschichtswissenschaft und eine gewisse Leichtigkeit der historischen Betrachtung sich nicht ausschließen müssen. Ich komme wieder! Ich komme wieder! Die Hochzeit von Georg Friedrich von Preußen und seiner Sophie. Ach, herrlich. Das war 2011, genau. Sophie ist ja vorher schon Prinzessin gewesen, also eine Geborene von Isenburg, ganz alter deutscher Hochadel. Hohenzollern und Isenburg, Prinz und Prinzessin. Das fand ich toll. Hier, Sophies Hochzeitskleid, das hat ja der Wolfgang Job entworfen. Der hat da so einen ganz bestimmten Cremeton gesucht, weil das Kleid unbedingt zu Sophies Schleier passen musste. Der war nämlich ein Erbstück von ihrer Großmutter, Irina von Isenburg, geborene Gräfin Tolstoi, hier die Petersburger Linie. Damit hatte Irina schon ihren Franz Alexander geheiratet, also mit diesem Schleier. So, setzt euch mal, ihr Lieben. Die Tür mache ich zu. Tja, da habe ich also euer Gutachten tatsächlich noch bekommen. Ich hatte schon gewisse Zweifel. Was lange währt... hat eine Klage auf Entschädigung für nach 1945 von den Sowjets eingezogene Vermögenswerte der Hohenzollern im Moment Sinn und Berechtigung? Darf sie in einer moralisch hypersensiblen Öffentlichkeit mit Sympathien rechnen, eventuell mit einer gewissen Schützenhilfe durch staatliche Entscheidungsträger? Mit anderen Worten, hat sie Chancen auf Erfolg? Eure Antwort kenne ich jetzt. Ja. 80 Seiten. Zuzüglich Anmerkung, Rechercheliste, Literaturverzeichnis. Darf ich offen sein? Ja, wir bitten darum. Mhm. Ein Schuss in den Ofen. Für mich. Sie sind sehr offen. Ich denke, ich habe immer authentisch mit euch kommuniziert. Ich habe euch ehrlich gesagt, worum es mir geht. Um eine Anlagestrategie. Um die Frage, kann ich mit dieser Angelegenheit Geld verdienen? Als Jurist, als Inhaber einer international aufgestellten Kanzlei. Ich bin Unternehmer. Ich treffe unternehmerische Entscheidungen, in der Hoffnung, damit Gewinne zu generieren. Manchmal treffe ich diese Entscheidung aus dem Bauch heraus. Manchmal ziehe ich externen Sachverstand zu Rate. Und den habe ich ja nun bekommen. Hier, hat eine Klage Sinn und Berechtigung. Eure Antwort im Wesentlichen? Wir wissen es nicht. Ach, Paradoxien. Das ist ein Wort, ihr Lieben. Da kriege ich so einen leichten Ausschlag an den Mundwinkeln. Ich habe gar keinen Zweifel, dass der Begriff Paradoxien im Leben eines Geisteswissenschaftlers ein sehr ehrenvoller Begriff ist. Aber was um Himmels Willen kann ich damit anfangen? Im Business, als Unternehmer. Hier, ich zitiere mal. Erster Satz eures Gutachtens. Preußen ist eine zutiefst paradoxe historische Angelegenheit. Letztes Kapitel des Gutachtens. Letzter Abschnitt. So könnte man die Aufzählung genuin preußischer Paradoxien endlos fortsetzen. Um Himmels Willen, rufe ich da. Bitte nicht fortsetzen. Bitte mal mit den Paradoxien aufhören. Bitte mal zur Sache kommen. Bitte mal klar sagen, was da los ist. Klarheit statt Paradoxien. Ob man mit diesem scheiß Preußen heute noch was anfangen kann oder ob man die lieber beerdigen sollte. Ein für alle Mal. Klarheit! Klarheit! Ja. Preußen. Ja. Ja, was man noch aus der Schule weiß. Ne? Politisch, ja, da bin ich jetzt überfragt. Preußen. Da muss ich mal ganz privat werden. Haben Sie im Moment Zeit? Also, ich bin ja in Leipzig geboren. Meine Frau in Berlin. Also, echte Preußin. Sachse und Preußin. Wir sind seit 40 Jahren verheiratet. Aber das ist manchmal nicht ganz einfach zwischen uns. Wissen Sie, der Sachse ist gefühlsbetont. Wir umarmen gerne, wir kuscheln, uns liegt das Herz auf der Zunge. Wir haben es gerne ein bisschen gemütlich, ein bisschen Stimmung, ein bisschen Muschelbubu, wissen Sie? So. Also einfach, dass man sich's mal schön macht. Und meine Frau, die lacht immer, wenn ich sage, komm, wir machen es uns mal gemütlich. Damit kann die Reneweg gar nicht anfangen. Die hat so was Strenges, sachlich, vernünftig. Nach dem Motto, immer ein Ziel vor den Augen. Nicht gemütlich, auf gar keinen Fall gemütlich. Küsschen früh, Küsschen abends. Das reicht für den ganzen Tag. Ich meine, wie ich schon sagte, wir sind seit 40 Jahren verheiratet. Aber wie oft habe ich schon gedacht, kann die nicht mal ein bisschen weniger preußisch sein? Aber nee, da können sie lange warten. Preußen? Preußen sagt mir jetzt gar nichts. Den Rest aber stiften die Dichter. Dichten die Stifter. Dichten die Stifte. Sichten die Richter. Richten die... Ja, ja. Tja. Preußen im Kopf von Tom Peukert, Teil 4 von 4. Historikerin Stanley Lemenk, Historiker André Kaczmarczyk, Auftraggeber Silvester Groth.